Kundgabennummer 324 vom 7.3.1938. Das Wort Gottes. Für Zeit und Ewigkeit ist bestimmt das Wort, das der Herr Jesus Christus den Seinen auf Erden erteilt. So wie die Menschen zu zweifeln anfangen, verlieren sie die Verbindung mit der ewigen Gottheit und werden darum nicht die geistige Reife erlangen, weil zur Erlangung des ewigen Lebens ein Befolgen der Gebote Gottes vonnöten ist. Ohne das Wort Gottes aber fehlt euch die Kraft zur Erfüllung dieser. Es fehlt euch vor allem die Kenntnis von dem ewig gnadenspendenden Quell. Und ihr tappt in der Finsternis und seid schwache, hilflose Wesen, wo ihr euch durch das Wort Gottes Helligkeit des Geistes, Kraft und Stärke erwerben könnt, ohne Maßen. Es ist ein Grundgesetz, von dessen Wichtigkeit der Mensch sich nicht die rechte Vorstellung machen kann. Darum ist es immer noch besser, blindlings das Wort Gottes anzunehmen, unbewusst des großen Segens, als diese abzulehnen und dadurch sich selbst einen unermesslichen Schaden zuzufügen. Denn wo immer der Geist Gottes tätig ist, veredelnd einzuwirken auf die menschliche Seele, dort leitet euch die göttliche Liebe und Kraft selbst. Voll Andacht, Glauben und Vertrauen annehmen, was euch von oben liebevoll geboten wird, ist unendlich weiser, als mit menschlichem Verstand erst ergründen zu wollen, was da war und was da nicht wahr sein könnte. Es ist der große Fehler der Menschheit, sich überheblich als weise anzusehen, sich für berufen zu halten, zu forschen in dem, was zu erklären allein dem göttlichen Schöpfer vorbehalten ist und wozu der menschliche Verstand bei weitem nicht ausreicht. Und wo man nicht restlos ergründen kann, tut man besser, eine Lehre anzunehmen, die nie und nimmer zum Schaden anstiften kann, dagegen in ihren Geboten und Hinweisen das Edelste anstrebt und so ein wahres Licht aus dem Himmel genannt werden kann. Die Botschaft Gottes unverfälscht zu erhalten, ist für euch alle ein unermesslicher Segen. Ihr dürfet euch wieder laben an einem Wasser, das rein und klar dem Quell entströmt. Ihr dürfet Worte in Empfang nehmen, unmittelbar vom Herrn selbst euch gegeben, auf dass ihr die Labung so recht wohltuend empfindet und daran erkennen müsst den Wert von Gottes Offenbarungen. In seinem Willen hat es gelegen, zahllosen, armen Erdenkindern zu Hilfe zu kommen. Er bietet ihnen liebreich seine rettende Hand und nimmt einen jeden liebevoll auf. Doch müsset ihr zu ihm finden und dürfet ihn nicht abweisen. Was ihr aber tut, wollet ihr sein Wort nicht vernehmen. Des Herrn Sicht geht weit voraus. Anfänglich wohl vermögt ihr euch mit euren Lehren, die Menschenwerk sind, über Wasser zu halten. Doch gar bald werdet ihr merken, dass euch der Grund fehlt, auf dem ihr ankern könnt. Ihr werdet den Elementen preisgegeben sein und nicht wissen, wo ihr Halt suchen sollt in euren Nöten. Und dann versagt alles, was Menschenwerk ist. Dann bleibt allein nur das Wort Gottes, was da war von Anbeginn und bestehen bleibt bis in alle Ewigkeit. Lasse diese für euch schmerzlichste Zeit nicht herankommen in geistiger Finsternis, sondern wendet euch noch vor dieser Zeit dem Wort Gottes zu, das euch Rettung bringt aus jeder Not, aus geistiger und leiblicher Bedrängnis. Denn nur einer kann euch helfen, der droben ist und dem alles Schöpfungswerk untersteht, so auch ihr, die ihr geschaffen seid, um die Vereinigung anzustreben mit eurem Schöpfer und himmlischen Vater. Nur über das Wort Gottes geht der Weg zu ihm, und nur durch dieses werdet ihr eins werden mit der ewigen Gottheit. Amen.